Bitte schön. Hallo, Lala ist mein Name und ich bin eine der Stationsärzte. Ja, heute bin ich für Sie zuständig und wenn Sie damit einverstanden sind, würde ich gerne dieses Aufnahmegespräch Ja, führen. ich bin einverstanden. Und jetzt werde ich ein paar Fragen zu Ihren Personen stellen und danach, ja, kommen wir sofort zu Ihren aktuellen Beschwerden. Okay. Okay. Wie heißen Sie? Ich heiße Jutta Husemann. Jutta Busemann. Jutta Husemann mit H. Husemann. Husemann. Husemann, Entschuldigung. ja. Frau Husemann, ja, wie alt sind Sie? Ich bin 41. 41. Und wann sind Sie genau geboren? Am 16. September 1982. 1983. 82. Okay. Und wie groß sind Sie? 1,68 Meter. 60. Und wie viel wiegen Sie? 63 Kilo. 63. Okay. Und was führt Sie zu uns? Wie können Ihnen helfen? Ja, ich habe so ungefähr seit 2 Wochen bemerke ich Sehstörungen, dass ich nicht mehr gut sehen kann. Es ist so verschwommen, teilweise sehe ich auch Doppelbilder. Hauptsache, es ist wie wenn ich durch eine Milchglasscheibe schaue, also wie im Nebel. Okay, diese Sehstörungen, ja, erst vor 2 Wochen aufgetreten. Circa seit 2 Wochen, ja. Und ist schon langsam hat sich versteckt oder Ja, fast das hat sich langsam entwickelt, ja. langsam entwickelt. Okay. Und ja, haben Sie vorher auch die Sehstörungen, aber oder? Habe ich vorher noch nie gehabt, sowas. Das ist erstmal aufgetreten. Okay. Dann so. Haben Sie zusätzliche Beschwerden oder haben Sie Ja, schon ich manchmal Beinschmerzen, so ganz eigenartige Beinschmerzen, mehr im linken Bein, aber auch etwas im rechten Bein. Aber das ist so unangenehm, besonders auch in der Nacht. Okay, und diese Beinschmerzen so ist auch gleichzeitig aufgetreten Ja, oder? ich glaube schon, dass das ziemlich gleichzeitig war. Ja. Und haben Sie bemerkt, dass Ihre Beine schon geschwollen ist? Nein, sind nicht geschwollen. Und oder ja, Verfärbung oder so eine ähnliche Beschwerde oder Nee, ich habe zwar sonst oft kalte Füße, aber das habe ich schon immer. Aber es hat sich nichts verändert, so vom Sehen her. Sie sind nicht geschwollen und nicht rot oder nicht dunkel. Eine Entzündung, aber sie tun weh. Okay. Und Sehstörungen zusätzlich, haben Sie Kopfschmerzen oder Kopfschmerzen nicht, aber ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich etwas länger sprechen muss, dann wird meine Stimme irgendwie, kann ich nicht immer gut aussprechen. Das fällt mir schwer, die Wörter auszusprechen und das fällt auch meinen Arbeitskollegen auf, die gesagt haben, dass manchmal dann meine Sprache so etwas, In diesem Fall verlangsamt oder waschen, wie verwaschen. verwaschen. Okay. Und ja, denken Sie, dass Sie ja ein bisschen leichter anstrengend sind, ja, ermüdend sind? Ja, ich bin schon etwas, letzter Zeit etwas schneller müde. Das merke ich, wenn ich Sport mache. Ich mache 2 Mal in der Woche Fitnessstudio. Und in letzter Zeit kann ich nicht mehr so die Übungen so machen, wie ich es gewohnt bin. strengt mich sehr an. Okay. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Haben Sie? Ach so, ich wollte noch sagen, ich habe auch manchmal so ein Kribbeln im Bein, besonders links im Bein, das kribbelt manchmal so. Und dann habe ich noch festgestellt, dass beim Wasserlassen ich das, den Urin, das Wasser nicht so gut halten kann am Ende. Es geht immer etwas dann in die Unterhose. Das ist, Entschuldigung, können Sie das, können Sie am Ende, können Sie nicht kontrollieren, Ihre Wasser lassen? Nicht so oder? Nicht so gut. Ich versuche es zu stoppen, aber ich habe den Eindruck, das gelingt mir nicht mehr so. Sonst war das immer in Ordnung. Okay. Und, können Sie bis zum Toilette gehen oder das klappt ja nicht? Das geht. Toilette, wenn ich den Druck habe auf der Blase, kann ich Wasser lassen, aber das Ende kann ich nicht kontrollieren. Dann ist immer etwas übrig. Okay. Und leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Ja, ich habe seit der Kindheit habe ich Zucker. Das nennt sich, glaube ich, jugendlicher Zucker. Da muss seit der Kindheit muss ich Insulin spritzen. Ja. Schema. Okay. Und das war einzige Krankheit oder hatten Sie auch noch weiter? Ich habe auch noch so eine chronische Schilddrüsenentzündung. So ungefähr seit 20 Jahren wurde da vor 20 Jahren wurde das festgestellt und da muss ich dann auch eine Tablette nehmen. Okay, Schilddrüsen, ja, das ist ja Schilddrüsenunterfunktion, hatten Sie auch. Ja, und es sei eine chronische Schilddrüsenentzündung. Okay. Und welche Medikamente dagegen nehmen Sie ein? Ja, einmal mein Insulin, das habe ich nach Plan. Dann messe ich mal vorher den Zucker, wie viel ich dann spritzen muss. Den Plan habe ich damit. Dann nehme ich für die Schilddrüse noch das Mittel heißt Euthyrox. Euthyrox 50, eine morgens. 50 Mikrogramm. Okay. Und Schilddrüseninfektion, chronische Schilddrüseninfektion und eine Zuckerkrankheit von Jugendheit. Chronische Schilddrüsenentzündung, glaube ich. Entzündung. Okay. Und Bruce, haben Sie noch was oder? Nö. Ich bin als Kind mal operiert worden am Blinddarm. Da war ich 10 Jahre alt. Aber sonst bin ich bisher nicht operiert worden. Das war einzige Operation, diese Blinddarm. Entfernung. Okay. In Kindheit oder Jugendheit, wann sind Sie operiert worden? In Zucker und der begleitet mich mein ganzes Leben bisher fast. Ich meine, Entschuldigung, diese Blinddarm-Entfernung-Operation, wann hatten Sie? 10 Jahre. Mit 10 Jahren, ja. Mit 10 Jahren, Entschuldigung. Okay. Und in den letzten Zeiten haben Sie ungewollt ab- oder zugenommen? Nein, mein Gewicht habe ich gehalten. Und Nachschwitzen oder Schweißausbruch haben Sie so einen Beschwerde? Okay, und haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Nein, beim Stuhlgang nicht. Wie gesagt, nur beim Wasserlassen, aber beim Stuhlgang bisher nicht. Okay, und haben Sie, oder wie ist Ihr Appetit? Ist schon geändert? Normalerweise, der Appetit ist eigentlich gut. Ich kann auch alles essen, aber ich versuche, möglichst wenig Fleisch zu essen und muss mich ein bisschen wegen meinem Zucker auch regelmäßige Mahlzeiten nehmen. Und so, da achte ich schon drauf. Okay, ist Ihr Blutzucker ist schon gut eingestellt? Ja, ich gehe auch regelmäßig zu einem Diabetologen. Der ist soweit zufrieden. Okay, alles in Ordnung. Okay, und so. Haben Sie schon, Entschuldigung, haben Sie Allergie? Nein, Allergien habe ich nicht. Oder irgendeine Unverträglichkeit? Nein, ist mir nicht bekannt. Brauchen Sie? Nein. Alkohol? Nein, ich habe keinen Alkohol. Ja, das ist eine Routinefrage. Das nehmen Sie bitte nicht persönlich. Haben Sie Erfahrung mit Drogen? Nein. Okay. Und ja, sind Ihre Eltern noch am Leben? Ja, mein Vater ist 76 Jahre alt und ja, dem geht es ganz gut. Er hat etwas hohen Blutdruck und hatte vor, glaube ich, 10 Jahren hatte er einen Herzinfarkt. Aber das ist alles ganz gut verlaufen und er fühlt sich ganz gut. Okay, und bei Ihrer Mutter? Die Mutter ist 73 Jahre alt, die hat einen Alterszucker und sie hat schwere Arthrose in den Knien. Knieharthrose und Blutdruck. Haben Sie Geschwister? Ja, ein Bruder, der ist 43 Jahre alt, der hat Gicht und hat auch hohen Blutdruck. Vater. Und dann habe ich noch eine Schwester, die ist 39 Jahre alt, die ist gesund. Okay, und arbeiten Sie? Ja, ich bin von Beruf Zahntechnikerin. Ja, sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet, aber ich habe keine Kinder. Ja, wie ist Ihre Stress? Leiden Sie unter Stress oder wie nennen Sie das? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich führe ich ein zufriedenes Leben. Meine Arbeit macht mir Spaß und gefällt mir. Und Nee, Stress habe ich nicht viel. Nee. ja, das hört ja gut an, aber trotzdem. Okay, und so, haben Sie diese sehr, okay, erst, ja, fasse ich kurz zusammen die Beschwerde. Haben Sie jetzt seit 2 Wochen eine Sehstörung und ja, ist schon, manchmal sehen Sie wie doppelt und ja, leiden Sie unter auch Leistungsknick oder ja, Ihre Stimme ist ein bisschen, ja, wenn Sie länger sprechen wollen, dann geht ein bisschen verwaschene Stimme oder verwaschene Sprache haben Sie. Und Sie haben auch Beinschmerzen in diesem Zeitraum und ein bisschen Kribbeln am Bein und haben Sie auch Probleme beim Wasserlassen. Ja. Am Ende kontrollieren Sie das nicht. Okay, und so diese Beschwerden hatten Sie schon mal gehabt oder das Nein, ist noch erstes nie. Mal? Das ist jetzt ganz neu, seit 2 Wochen. Vorher hatte ich sowas nicht. Und ja, nehmen Sie regelmäßig Ihre Vorsorgeuntersuchungen wahr? Ja, ich gehe regelmäßig zur Frauenärztin und zum Hausarzt, lasse mein Blut kontrollieren, alle Vierteljahr, wegen dem Zucker auch, den Zuckerlangzeitwert, die Blutfette und gehe einmal im Jahr zum Diabetologen. Ja, das mache ich alles regelmäßig. Okay. Okay, dann das war's. Und so. Jetzt ja, werde ich Sie unbedingt untersuchen und dann ja. Mit dem Befunde spreche ich mit meinem Oberarzt und ja, dann sehen wir, was diese Beschwerden verursachen. Was kann das sein? Was kann dahinter stecken? Ja, es gibt viele unterschiedliche Dinge, aber ich gehe davon aus, dass sie, ja, Myasthenia Gravis haben. Das ist eine, ja, ihre Nerven geht immer schneller müde. So Ja. kann ich erzählen, ganz kurz. Okay. Gut, dann können wir das so machen. Dann machen wir es. Okay. Gut. Okay. Wie lange brauchen Sie zum Zusammenfassen? 5 Minuten? Entschuldigung, haben Kollegen noch Fragen? Ja, ich habe. Ja, bitteschön. Haben Sie Fieber, Schüttelfrost, Nachtschweiß? Ich habe kein Fieber und keinen Schüttelfrost und Nachtschweiß habe ich auch nicht. Okay. Wie ist Ihr Impfstatus? Also gegen Corona auch, meine ich. Ja, ich bin dreimal Corona geimpft und bei den Kontrollen beim Hausarzt zeige ich immer meinen Impfpass und der Hausarzt ist zufrieden und sagt, ich habe alle notwendigen Impfungen hier für Mitteleuropa. Mehr brauche ich im Augenblick nicht. Okay. Haben Sie in der letzten Zeit im Ausland gewesen oder eine Reise, lange Reise gemacht? Nein, ich war zwar im Ausland, in Frankreich, im Herbst für eine Woche, aber nee, sonst habe ich in letzter Zeit Urlaub immer nur in Deutschland gemacht. Sie haben wenig über Ihre Kopfschmerzen berichten und haben Sie Gefühl, dass eine blitzende Schmerzen in Ihrem Nacken merkt? Ich habe gar keine Kopfschmerzen. Kopfschmerzen habe ich nicht. Ich habe Beinschmerzen. Bein, ja. Beine tun weh. Okay. Das ist mehr so ein, ja, manchmal brennt das so, ein brennender Schmerz, aber manchmal auch ein drückender Schmerz. Das wechselt. Ist aber sehr unangenehm. Ich würde gerne wieder eine Frage stellen. Jeden Tag in Ihre Glukose messen. Ich messe mindestens dreimal am Tag Blutzucker, bevor ich spritze. Ja. Je nach Blutzucker spritze ich dann Insulin. Wie war hoch denn Ihre Glukose? In letzter Zeit war das eigentlich immer recht gut. Auch der Zuckerlangzeitwert, das war, habe ich vor 4 Wochen messen lassen. Der letzte Zuckerlangzeitwert war bei 6,2, 6,1. Ihre Urin und Ihre Mundgeruch haben Kollegen oder Ihre Familie sagen, Mundgeruch oder Uringeruch. Mundgeruch oder Mundgeruch? Mundgeruch, ja. Nein. Nee, wurde mir bisher nicht berichtet, dass ich Mundgeruch habe. Haben Sie Müdigkeit? Ja, das habe ich. Habe ich auch, da hat der Kollege mich schon gefragt. Ich fühle mich schon so seit der Zeit, seitdem das mit den Augen ist, auch ziemlich müde und nicht mehr so leistungsfähig. Im Studio, Fitnessstudio kann ich nicht mehr so gut trainieren. Das spüre ich schon. Und wie ist Ihr Schlaf? Schlafen Sie gut immer noch? Mein Schlaf ist eigentlich weiterhin gut. Der war immer gut und auch jetzt in den letzten Wochen war er gut. Vielleicht, weil ich auch so erschöpft bin. Könnten wir Arzt anfangen? Ja. Bitte schön. Okay. Hallo. Hallo, Herr Erwart. Und ich habe heute eine Patientin aufgenommen. Und ja, wenn Sie Zeit haben, würde ich ganz gern vorstellen. Okay. Ja. Und Frau Husermann ist 41-jähriger Patientin. stellte sich bei uns wegen der seit 2 Wochen bestehenden Sehstörung und ja, Doppelbilder oder und zusätzlich ja, berichtet sie über brennende Beinschmerzen und zusätzlich gibt es auch Leistungsknick und verwaschene Sprache, und die Symptome treten eher am Ende die Aufgaben oder die Aktivitäten, und ja, die versteckt sich immer weiter. Und sie berichtet auch über Kribbeln am Beinen und vegetativen Bereich nur ja, Inkontinenz hat sie auch berichtet, aber das ist nicht wie eine, ja, das ist ein Kontrollverlust eher, kann ich so erzählen. Stuhlinkontinenz oder Urininkontinenz. Kontrollverlust am Ende der Mission, am Ende der Mission. Okay. Und ansonsten, ja, vegetative Anamnese bis auf Inkontinenz ist unauffällig, und ja, sie leidet an Diabetes mellitus Typ 1 und natürlich insulinpflichtig, ja, und sie spritzt ihre Insulin nach Insulinschemata, und ja, sie erzählt auch über Schilddrüseninfektion, und ich vermute, dass eine Hashimoto-Thyreoiditis ist, und sie nehme ein regelmäßig Eltroxin 50 Mikrogramm ein, und ja, an Ophandrectomie bei der Patienten mit 10 Jahre alt schon durchgeführt, und keine Allergien bekannt, und ja, keine Noxen Anamnese schon angeblich besteht, und ja, in der Anamnese ja, ihr Vater leidet an arterieller Hypertonie, und ja, zeitlich habe ich das schon vergessen, aber er hat auch einen Myokardinfarktus gehabt und jetzt gut eingestellt, hat sie auch berichtet. Und bei ihrer Mutter ja, Kniearthrose und Diabetes mellitus schon bekannt. Und sie hat eine Schwester, ganz gesund, und einen Bruder. Er leidet an auch arterielle Hypertonie und Gicht. Und sie ist verheiratet und arbeitet als Sandtechnikerin und eigentlich, ja, berichtet ja sie über keine stressige Lebenssituation. Okay. Und ja, verdachtdiagnostisch denke ich an Myasthenia gravis, da die Beschwerden ja, versteckt sich beim Aktivitäten, ja, und aber denke auch differenzialdiagnostisch an so auch kann das ja Multiple Sklerose sein oder die erste Diagnose habe ich nicht verstanden. Was ist Myasthenia gravis? Okay, Myasthenia gravis, ja, okay. Und Differentialdiagnostisch kann auch ja transhistorische ischämische Attack auch in Frage kommen, und Ja, aber das ist, ich glaube, okay, ein bisschen untypisch für diese Patienten. Mhm. Gut. Ja, okay. Sie haben ja eine Verdachtsdiagnose gestellt und auch Differentialdiagnosen. Mhm. Können wir gleich ja nochmal schauen, was ich meinte vielleicht. Das ist ja okay. Gut. Ich denke, Sie haben das systematisch erfasst und systematisch berichtet. Mhm. Was aber auffällt ist, und da müssen Sie dran denken in der Prüfung, dass Sie mehr medizinische Fachbegriffe einbringen. Mhm. Bei der Schilderung haben Sie gesagt, die Patientin berichtet über seit 2 Wochen bestehende Sehstörungen und Doppelbildern. Visusstörung, Sehstörung und eventuell schreiben Diplopie. Diplopie. Visusstörung, Diplopie, dann ja, Beinschmerzen ist natürlich, kann man so ein bisschen, könnte man eventuell noch beschreiben, wenn man ihn noch näher anfragt, vielleicht. Es gab, Sie berichtet über Kribbeln, das haben Sie auch gesagt. Dann würde ich mindestens sagen, Kribbelparästhesien. Ja, Parästhesien. Dann, Sie berichtet über Miktionsbeschwerden am Ende der Miktion, über einen gewissen Kontrollverlust, also über eine relative Inkontinenz am Ende der Miktion. Dann der Diabetes mellitus Typ 1, haben Sie gesagt. Die Hashimoto-Thyreoiditis haben Sie erwähnt. Das ist gut. Appendektomie war dabei. Beim Vater die arterielle Hypertonie und der Myokardinfarkt. Bei der Mutter hatten Sie Diabetes mellitus Typ 2 erwähnt, aber dann haben Sie gesagt Kniearthrose. Sagen Sie Gonarthrose. Gonarthrose, ja. Mhm. Gonarthrose ist wichtig. Und der Bruder hat eine Gicht, aber über dem Oberarzt würde ich schon sagen, eine Hyperurikämie beziehungsweise Arthritis urica. Mhm. Ja. Er hat ja nicht nur eine Hyperurikämie, sondern er hat ja wohl eine Symptomatik. Arthritische Hyperurikämie im Sinne einer Arthritis urica. Mhm. Das würde ich auf alle Fälle versuchen, noch als medizinische Fachbegriffe einzubauen. Na? Also Visusminderung, das ist so das erste. Die Patientin klagt seit 14 Tagen über eine Visusminderung, über gelegentliche Diplopie, über Leistungsknick oder Fatigue-Symptomatik. So. Ich würde als Verdachtsdiagnose sagen, Verdachtsdiagnose auf Enzephalomyelitis disseminata. Kann auch sein. Weil ich glaube, der Beginn mit den Sehstörungen, diese Beinschmerzen, mit vielleicht auch Sensibilitätsstörungen, mit Störungen in der Urinkontrolle. Das hat für mich eher so einen systemischen Charakter und nicht unbedingt bezüglich einer Myasthenia gravis. Also wäre vielleicht Differentialdiagnose. Ja, ja. Man kann natürlich jetzt noch dazu sagen, die Patientin hat ja einen lang bestehenden Diabetes mellitus. Hat sie vielleicht auch eine diabetische Neuropathie, Polyneuropathie? Ich habe den Diabetes da extra wieder reingebracht, um etwas zu verwirren, aber sie haben sich nicht verwirren lassen. Das wäre besser, wenn ich das erwähnen könnte. In der Prüfung dran denken, die in aller Ruhe die medizinischen Fachbegriffe, gerade bei der Schilderung der Erstsymptomatik, die berichtet wird. Also ich habe, die Patientin sagt, ich kann nicht mehr richtig sehen, ich sehe verschwommen oder ich sehe meine Doppelbilder, dann sollten Sie das wirklich umsetzen in die medizinische Sprache, weil das wichtiger Eindruck vor dem Oberarzt, dass Sie gleich sagen, Visusbinderung, Visusstörungen, auch wird über Diplopie berichtet. Mhm. Also, das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Ja. Okay. Haben Sie bald Prüfung? Nächste Woche Donnerstag habe ich. Können Sie bis dahin ja noch etwas trainieren, dass Sie gleich immer die, sagen wir mal, Laienbegriffe umsetzen in das Medizinische. Das haben Sie zu 60% gemacht, aber eben einige wäre noch gut, wenn Sie die dazu bringen. Ja, okay. Gut. Ja, übe ich weiter. Ich wünsche Ihnen für die Prüfung dann. Entschuldigung, Encephalomyelitis disseminata, das heißt Multiple Sklerose. Multiple Sklerose oder Encephalomyelitis disseminata. Das ist der. Welche Risikofaktoren oder Ursachen? Ja, das weiß man ja nicht genau. Man denkt eigentlich auch, dass es eventuell eine Autoimmunerkrankung ist, aber sind mehrere Faktoren, die dazu führen. Aber eine richtig exakte Ursache der MS hat man, glaube ich, bis heute noch nicht genau gefunden. Diese Patienten, gibt es akut auftretende diese Beschwerden? Oder? Wie bitte? Sie haben gesagt, langsam aufgetreten. Seit zwei Wochen, das gibt es schon. Und dann kommen die Patienten auch, weil sie das sehr irritiert. Die warten, meine Erfahrung war, warten nicht so lange mit ihren Beschwerden, wie vielleicht Patienten mit einem schlechten Stuhlgang. Sondern die merken plötzlich, ich kann nicht mehr richtig sehen. Das ist ein Alarmsymptom für viele. Ich habe meine Beine schmerzen. Ich kann im Studio nicht mehr so gut trainieren wie sonst, weil ich so kaputt bin, so müde bin. Und das ist ja ein Ausdruck dieser Systemerkrankung des zentralen Nervensystems. Und die Patienten kommen eigentlich, finde ich, nach meiner Erfahrung, relativ schnell in die Klinik oder in die Praxis und schildern sehr diffuse Beschwerden. Oft sind es ja gar nicht so viele gleichzeitig, wie ich jetzt genannt habe, sondern ich habe Patienten gehabt, die haben gesagt, ich habe so ein eigenartiges Kribbeln in den Beinen oder so. Und das wird dann schlimmer. Man ist ja nicht sofort bei dieser Verdachtsdiagnose. Aber die Patienten stellen sich, glaube ich, relativ schnell vor, weil es sie sehr beunruhigt, gerade wenn sie nicht mehr gut sehen können plötzlich. Das ist für viele ein Alarmsymptom. Ne? Dankeschön. Vielen Dank. Um die Diagnose zu erhalten, sollen wir Schädel... Also ich glaube, heutzutage wird einmal... Basisdiagnostik ein Kernspin gemacht. Ein Kernspin des Schädels, der Wirbelsäule und gegebenenfalls eine Liquopunktion. Ja. Aber ich glaube, Kernspin ist heutzutage eigentlich der Goldstandard. Ja. Aber in der Neurologie werden natürlich weitere Untersuchungen gemacht. Und wahrscheinlich wird dann auch Liquor punktiert, um dort entzündliche Aktivität festzustellen. Aber oft ist es so, dass im Kernspin schon diese Herde nachweisbar sind. Und ja, die Symptome, wenn ich mich nicht irre, treten meistens anfallsartig auf. Ja, glaube ich, kann sein. Aber ich denke, dieses ganze Symptombild ist sehr vielschichtig, sehr vielseitig und das macht das eben auch gerade im Anfang so etwas tückisch. Deswegen werden manche, glaube ich, dieser Fälle im Anfang erstmal nicht unbedingt als Verdacht Richtung einer multiplen Sklerose gedeutet. Aber heutzutage sind, glaube ich, gerade durch MRT die Möglichkeiten schon sehr gut, das auch relativ zeitig zu diagnostizieren. Man muss natürlich nur in diese richtigen Sachen dann auch denken, das ist klar. Ne? Das ist klar. Und das Hauptalter ist, glaube ich, nach wie vor zwischen 20 und 40. Erkrankungsalter und deutlich mehr Frauen als Männer. Mhm. Ja. Okay. Und ja, die ich glaube, Multiple Sklerose ist nicht heilbare Krankheit. Und sie ist, ja, nicht, aber sie ist nicht heilbar, aber inzwischen ist sie, glaube ich, ganz gut behandelbar. Ja. Durch bestimmte Interferone und was auch immer, und Antikörper. Da hat sich, glaube ich, sehr viel entwickelt in den letzten 20 Jahren. Manche Verläufe sind ja sehr aggressiv. Die laufen wirklich mit ständiger Verschlechterung und manche bleiben über Jahre auch eher stationär, ohne große Verschlimmerung und einzelne Schübe. Aber das ist sehr, glaube ich, sehr unterschiedlich, habe ich das auch erlebt mit den Patienten. Ja. Okay.